Gebt sie mir wieder, meine schwarzen Katzen, auf dass sie mir das Bild der bleichen, kreischenden Dirnen verscheuchen, wieder kommen und gehen auf den Boulevard meiner Langeweile. Gebt sie mir wieder, meine schwarzen Puppen, auf dass sie mir das immer wärmende Bild, das sinnesverwirrende Bild der aufgedonnerten, dickärtigen Marionetten verscheuchen, deren Duft das Elend in die Nase trägt, Barmherzigkeit. Gebt mir die Illusion, dass ich die fleischliche Notdurft der naserufende Barmherzigkeit nicht weiter befriedigen muss, während ich die Welt verachte. Thank you.